Moin. Konserve 60. Ist nix drin. Nicht mal heiße Luft. Hab gerade eine Schaffenskrise. Und ich bin müde. Jeden Murmeltiertag etwas müder. So dermaßen müde, das glaubt kein Mensch. Antriebslos. Themenlos. Urlaub wäre jetzt schön. Mal wieder was erleben, aber das dauert noch. Mindestens noch bis nach der Wahl. Und was dann ist, weiß ohnehin niemand. Darüber mag ich mir den Kopf auch nicht mehr zerbrechen. Zudem glaube ich nicht mehr dran, dass die schockstarren Entscheiderinnen dieses Landes noch irgendetwas Sinnvolles auf die Kette kriegen. Weder jetzt noch später. Gilt sinngemäß für die Wählerschaft. Überaus ermüdend das. Deswegen wird das hier auch eine recht kurze Konserve. Eine Mogeldose quasi. Ich könnte jetzt einfach die Aufnahme beenden und den Abspann auf Minute 22 arrangieren. Dann wäre es in etwa so lang wie durchschnittlich. Und ihr hättet mindestens 15 Minuten eure Ruhe. Kopfhörer auf und gerenderte Stille. Könnte auch mal schön sein und vielleicht schliefe der eine oder die andere darüber ein. Aber dann würde das Outro euch die Wonne des Schlafes ruinieren. Sofern ich es nicht einfach weglasse. Etwas Blabla gefolgt von 15 Minuten choreografischer Stille ausgeblendet ins Nichts. Blöd nur, wenn euer Player danach automatisch den nächsten Podcast aus der Warteschlange abspielte. Dann werdet ihr trotzdem wieder wach und die ganze Mühe umsonst. Megabytes an Stille für Nüsse im Netz. Das hat bestimmt schon mal jemand gemacht. Erscheint mir ziemlich unwahrscheinlich, dass ich der Erste wäre. Ich weiß auch nicht, ob ich das letztendlich veröffentliche. Erstmal aufnehmen und dann mal sehen. Momentan bin ich zwiegespalten, denn bislang ist es, naja, habt ihr ja selbst gemerkt. Vielleicht fällt mir ja noch was ein, obwohl viel Hoffnung hege ich dann nicht. Spannend ist dennoch, dass ihr jetzt, wo ihr es hört, schon wisst, ob ich diese Konserve hochlade bzw. hochgeladen haben werde, bevor ich es weiß. Zeitlich gesehen. Aber nicht zeitstrahlbezogen. Da fällt meine Entscheidung selbstverständlich, bevor ihr es hört oder nicht hört. Aber das wüsstet ihr ja dann auch nicht. Also, wenn ihr es nicht hört. Es ist kompliziert. Im Ort werden jetzt übrigens nicht nur Stahlkugeln verzwillt, sondern auch Autos zerkratzt. Der Radius wird größer und beinhaltet mittlerweile auch unsere Straße. Geschnappt haben sie den, die TäterInnen noch nicht. Offenbar auch kompliziert. Übrigens könnte ich mir jetzt in einer Apotheke ein Corona-Zertifikat holen. Corona, ich hatte es zum Eintragen in die Corona-App. Wirklich bringen würde es nichts mehr, denn es lief in ein paar Wochen ab und das Impfzertifikat läuft viel länger. Andererseits hätte ich die Historie vollständig. Es wäre ein bisschen so wie Souvenirs beim Geocaching. Und ich käme mal wieder raus unter Leute. Obwohl das Klientel in einer Apotheke ja oftmals krank ist. Ach nee, ich glaube, das ist es nicht wert. Die Statistik beim Geocaching habe ich schließlich auch abgeschaltet, da brauche ich keine in der Warn-App. Andererseits könnte ich dann nicht vergessen, dass ich es mal hatte. Ich könnte es mir einrahmen und aufhängen. Corona 2021. Mittendrin statt nur dabei. Daneben dann den Impfzertifikatsausdruck. Obwohl, jetzt, wo es inflationär wird, weil die Kinderdurchseuchung beschlossen ist, in dem Zusammenhang gibt es hier in NRW ein paar PolitikkasperInnen, denen würde ich es schon gönnen. Ach nu kommt, stellt euch nicht so an, von wegen das gönne ich meinem schlimmsten Feind nicht, Blödsinn. Deren Argument ist doch, dass es unter Kindern quasi keine schweren Verläufe gibt. Die gibt es unter PolitikerInnen meines Wissens auch nicht. Zumindest habe ich nichts davon gelesen. Daher bin ich der Ansicht, wenn man schon aus einer luftgefilterten Kunststoffbox so lax über die Gesundheit der Jüngsten einer Generation bestimmt, sollte man wenigstens wissen, worüber man spricht. Eigene Erfahrungen sind meist durch nichts zu ersetzen, sie können den Blick auf Dinge kolossal verändern. Aber manche Erfahrungen benötigen Zeit. Die funktionieren nicht nach dem Fingerschnippprinzip, wie zum Beispiel Föhn in die Wanne, zack, FI raus oder tot, wenn du keinen FI hast. Covid-19 ist so eine. Die ist nach Wochen und Monaten immer noch für eine Überraschung gut. Vielleicht sogar nach Jahren, aber das weiß niemand. Zumindest nicht in diesem Zeitstrahl. Und mutmaßlich schon gar nicht die wissenschaftsfernen Politik-Kasperinnen NRWs nebst ihrer Berater- und Expertenschaft. Sonst würden, müssten die sich anders verhalten. Tun sie aber nicht. Genau deshalb gönne ich ihnen eine Erweiterung ihres persönlichen Erfahrungsschatzes. Aus ganzem Herzen. From Andy Wislaw. Erwähnte ich, dass ich müde bin? Falls nicht, ich bin müde. Und das Warten auf das Wahlergebnis der Bundestagswahl reibt mich auf. Dieses noch nicht wissen. Das hat ein bisschen was von der Schule von früher. Man hat eine Klassenarbeit geschrieben, die über die Versetzung entscheidet und ist zwiegespalten. Es dauert, man wartet. Dann ist die Lehrerin krank. Es dauert, man wartet. Sitzt buchstäblich zwischen den Stühlen, hofft, zweifelt. Habe ich's gepackt? Die Nervosität steigert sich ins Unermessliche. Dann die Rückgabe. Du guckst auf die Note. 5. Okay, verkackt. Die ganze Anspannung fällt ab. Vollkommen egal, ob's die rettende 3 ist oder die 5. Jetzt steht sie da. Der Fakt ist geschaffen, die Konsequenz klar. Damit kann man sich abfinden. Mit Schrödingers Note nicht. Ich hasse dieses Nichtwissen, dieses Warten auf Fakten oder Diagnosen. Nicht die Fakten oder Diagnosen an sich. Geht euch das auch so? Oder seid ihr mehr dieser, solange ich nichts weiß, ist es auch nicht schlimm, Typ? Frei nach dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt und et hätt noch immer jod jange. Für mich stirbt die Hoffnung am Ende immer, obgleich zuletzt, aber sie stirbt. Ein bisschen wie Kenny in South Park. Sie haben die Hoffnung getötet, die Schweine! Was soll ich euch sagen? Ich befürchte, das gibt nichts mehr. Aber vielleicht muss das so sein. Das Experiment Menschheit hat gezeigt, dass es einer halbwegs intelligenten Spezies nicht möglich ist, sich landesweit, geschweige denn weltweit zu arrangieren, um gemeinsam gegen existenzbedrohende Zustände zu agieren. Weder Klima noch Pandemie. Und wenn ich wüsste, dass morgen die Flutwelle kommt, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Kann man machen. Ich wüsste nur gerade nicht, warum genau. Zur Generation X, dieser No-Future-Generation, meiner Generation, die geprägt war vom Wettrüsten und der drohenden nuklearen Vernichtung der Welt. Zu dieser erläutert die Wikipedia, dass uns in den 90ern oftmals Zynismus und Nihilismus vorgeworfen wurde, aber es richtig sei, dass die damalige Populärkultur stark von Ironie geprägt war. In dem Zusammenhang erinnere ich mich daran, dass mir ein enges Familienmitglied früher oft sagte, dass ich aus Zynismus und Ironie zusammengesetzt sei. Vielleicht ist da ja was dran. Egal. Ich sagte damals immer, wenn ich sehe, dass am Horizont gleich eine Atomrakete einschlägt, nimm ich mir einen Stuhl und guck mir das in Ruhe an. Ist ein garantiert einmaliges Erlebnis. Wenn's passiert wäre, hätten wir ohnehin keine Chance gehabt. Klar, hätte man schreiend weglaufen können oder sich im Luftschutzkeller verstecken. Ich wüsste nur gerade nicht, warum genau. 9 Minuten irgendwas. Da lohnt sich das stille Reinschneiden auch nicht mehr. Schluss für heute, den 28.08.21 und Konservenradio Dosenhausen, Konserve 60. Kritik wie immer per Audio, Brief, Karte, E-Mail, Brieftaube, Flugente oder via Twitter @radio_kd. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi.